Seid ihr es auch leid? Stunde um Stunde sitzt ihr jeden Tag hinter Computer und Joystick, nur um rumzuballern oder irgendwelche turboblöden Geheimnisse zu lösen. Damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es den Spieleroboter. Ein hochintelligenter Roboter, der euch lästiges Spielen abnimmt und euch das machen lässt, was ihr schon immer machen wolltet. Auf Bäume klettern, Fußball spielen oder beim Nachbarn die Scheibe einschmeißen. Spieleroboter für PC oder Mac oder die Kaffeemaschine eurer Mama. Spieleroboter, den Papa bezahlt. Hier sind die Eltern, von denen ihr schon immer geträumt habt. Hey Marvin, ist es korrekt, wenn ich dir heute mal das Taschengeld erhöhe? Letzte Woche ist doch schon so lange her. Yvonne, Schätzchen, statt Körnerfrikadelle mit Blattspinat habe ich dir Pommes rot-weiß mit Gummibärchen in Schokoladensoße gemacht. Du, ich habe gerade mit dem Kinderarzt gesprochen, Kevin. Der schreibt dir für heute Vormittag ein Attest. Da kannst du noch mindestens 50 Monster abschießen. Die neuen Elternmodelle. Erhältlich in allen guten Baumärkten und Spielzeugläden. Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Trinkkuchen in der superpraktischen Mehrwegflasche für Sport, Familie, Freizeit oder einfach nur für unterwegs. Zitze Witzens Trinkkuchen. Nicht krümeln, sondern kleckern. Wasser! Ich krieg die Krise! Mama, nicht schon wieder waschen. Ist doch erst ein Monat her. Sebastian muss ich nie waschen. Warum immer ich? Sind Sie Ihre lustlos waschenden Kinder leid? Kinderwaschanlage. Einfach Kind reinstecken, Verschmutzungsgrad einstellen und ein gutes Buch lesen. Jetzt auch für Zwillinge erhältlich.